1. Argeri dich nicht über die Jubeltäter und sei nicht neidisch auf die Genigen, die Unrecht begehen. 2. Denn sie werden schnell verge hen y das Gras und y grün Pflanzen verwelken. 3. Vertrau auf Jahwe und Handel Gott, bleiber im Land und lebe in Trui. 4. Dann wirst du den Freuden Jahwe finden, und wird dir die Wunsch deines Herzens erfüllen. 5. Vertra Jahwe den Wegen und verlass dich auf ihn, dann werde handeln. 6. A word den gerechte keet y das Morgenlicht erstrahlen lassen und den recht y die helle mittigson. 7. Sei ruhig vor Jahwe und walk geduldig auf in Argeri dich nicht über den, dessen plain erfolgreich sind oder der Hinterlist praktiziert. 8. Lass ab von Zorn und gib den Groll auf, Argeri dich nicht, den dies Fertner zu bosen taten. 9. Den die Jubeltäter werden vernichtet werden, doch die Genigen, die auf Jahwe warten, werden das Land besitzen. 10. In kürzer Zeit wird der Gottlos nicht mehr existieren, wenn du seinen Wohnort suchst, wirst du ihn nicht finden. 11. Doch die Demütigen werden das Land besitzen und sich an einer großen Fülle des Friedens erfreuen. 12. Der Gottlos schmiedet Bosplan gegen den Fremen und nirscht mit den Zahnen vorwärt gegen ihn. 13. Der Herr lacht über ihn, denn hat bereits erkannt, dass sein Tag des Gerichts kommen wird. 14. Die Gottlosen haben das Schwert gezogen und ihren Bogen gespannt, die Elenden und Armen zu töten und die Genigen zu schlachten, die aufrichtig leben. 15. Doch a Schwert wird eigens hers durchbohren und ihr Bogen werden zerbrochen werden. 16. Das Geringe Gott eins von men ist besser als der große Reichtum weiler Gottloser. 17. Denn die Mark der Gottlosen wird gebrochen, aber Jahwe unterstützt die von men. 18. Jahwe kennt die Tage der Aufrichtigen und erbe wird ewig bestehen. 19. Sie werden in Zeiten des Unglücks nicht enttäuscht werden und in Tagen der Hungersnot gesättigt sein. 20. Denn die Gottlosen werden zu grund gehen und die Feinde Jahwes werden y die Blut der Wiesen verge hen, sie werden y rauch verschwinden. 21. Der Gottlos leiten zahlt nicht zurück, doch der vom ist barmherzig und gibt. 22. Denn die Genigen, die von ihm gesegnet sind, werden das Land erben, waren die von ihm verflachten vernichtet werden. 23. Die Schreit eins Menschen werden von Jahwe gefestigt, wenn ein dessen Wegen gefallen findet. 24. Wenn fault, wird er nicht wollig zu Boden gestreckt, den Jahwe holt in der Hand. 25. ICH wird jung und bin alt geworden, doch ICH habe nie einen von men verlassen gesehen oder sein Nachkommen im Brot betteln. 26. Ist stets barmherzig und leid aus, und sein Nachkommen werden ein Siegen sein. 27. Wenn die dich von Bosen ab in Tuesday guts, damit du für immer wohnen bleibst. 28. Den Jahwe leert die gerechte keet und verlass sein von men niemals, die ungerechten werden vernichtet und die Nachkommen der Gottlosen ausgerottet. 29. Die von men werden das Land erben und für immer darin wohnen. 30. Der Mann des von men spricht weiser Wort und sein Zunge redet gerechte keet. 31. Das Jeset seins Gottes ist in seinem Hasen verankert, daher werden sein Schreit nicht wanken. 32. Der Gottlos stellt dem von men nach und versucht, in zu toten. 33. Jahwe liefert in Jedok nicht in sein Hand aus und last in nicht verurteilen, wenn gerichtet wird. 34. Wart auf Jahwe und fold seinem Weg, dann wird dich erhoen, damit du das Land erbst, und du wirst die Vernichtung der Gottlosen meiter lieben. 35. ICH sah einen Gottlosen, der sich arrogant gebadet und sich ausbreitet y ein Machtig zeder des Libanon. 36. Als ICH Jedok später vorbeging, war nicht mehr da, ICH suchter in, aber war nicht zu finden. 37. Akte auf den Rechtschaffenen und Bierback den Aufrichtigen, denn das end ein solchen Menschen ist Frieden. 38. Die Abtrünnigen hingen werden vollständig vernichtet, die Nachkommen der Gottlosen werden ausgerottet. 39. Die Rettung der von men kommt von Jahwe, ist ihr Zuflucht in Zeiten der Not. 40. Jahwe hilft ihnen und rettet sie, befreit SIE von den Gottlosen und steht ihnen bei, weil SIE bei ihm schut such ten.